Der Film Rush von 2013 von Ron Howard mit Daniel Brühl als Niki Lauda und Chris Hemsworth als James Hunt ist ein klassischer Rivalitätsplot. Beide Formel-1-Fahrer kämpfen um den Sieg. Der Wettstreit zwischen zwei begabten Sportlern entspricht strukturell unserem Aschenputtel. Lauda steigt auf, erlebt in der Mitte der Handlung durch seinen beinahe tödlichen Unfall einen Absturz, befindet sich schwer verbrannt am Tiefpunkt seiner Heldenreise und arbeitet sich dann kontinuierlich wieder nach oben, bis er schließlich den Wettstreit gegen seinen ewigen Rivalen doch noch gewinnt. Le Mans 66 von 2019 von James Mangold mit Christian Bale als der britische Rennfahrer und Fahrzeugingenieur Ken Miles und Matt Damon als Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Le Mans 1959 erzählt von der historischen Rivalität zwischen den Rennställen Ferrari und Ford. Strukturell erlebt Miles erst einen Absturz, dann einen Aufstieg in Form sportlicher Erfolge und schließlich erneut einen Absturz. Die emotionale Kurve entspricht somit dem Archetyp der Ödipus-Kurve. Besonders im Bereich der faktenbasierten Informationsvermittlung, wie Journalismus oder Politik, stößt man immer wieder auf die Masterplots, weil sie nun mal so gut funktionieren. Um zu verstehen, wie subtil die Plots in unserem Alltag wirken, betrachten wir die 10 wichtigsten Masterplots in den folgenden Beispielen ausschließlich anhand non-fiktionaler Inhalte. Zurück zum Masterplot Rivalität. Vermutlich jede Sportübertragung, die kein Yoga- oder Aerobic-Kurs ist, basiert auf ihm. Welche Mannschaft wird gewinnen? Wer wird verlieren? Wer wird auf- und wer absteigen? Ganze Generationen wollten Tennis spielen, weil die Erzählung von den Rivalen Björn Borg und John McEnroe, Stefan Edberg und Boris Becker, Rafael Nadal und Roger Federer auf dem Court so unglaublich spannend war.